In der Bibliothek des dritten Programms hören Sie nun einen Essay von Thomas Ross, Indiens Armut oder die Verweigerung des Menschseins. Einer der dümmsten und verlogensten Sprüche von Politikern in Entwicklungsländern, beliebt bei Neujahrs- und Nationalfeiertagsansprachen, geht etwa so. Wenn wir nicht bald das Los der Armen verbessern, werden sich die Massen erheben und uns wegfegen. Dumm ist der Spruch, weil sich die Armen mit Erfolg noch nie dauerhaft, nie aus eigenem organisiert, nie zielstrebig erhoben haben. Verlogen, weil die Redner das genau wissen. Eine große Masse unterernährter Analphabeten ist keine Bedrohung der herrschenden Elite. Zum glorreichen Aufstand fehlen den Armen die Kraft und das Wissen. Sie sind passiv, schwach, apathisch, unartikuliert. Freilich ist die Masse leicht zum Aufruhr aufzuhetzen, etwa durch religiösen Fanatismus, ethnische Vorurteile, Aussicht auf Plünderung. Aber solcher Aufruhr ließ sich noch allemal niederschlagen. Die wirklich Armen streiken nie. Sie haben nicht die Mittel und die Macht zu demonstrieren, sagte Nehru einmal. Armut ist in erster Linie ein kultursoziologisches Problem. Anders ausgedrückt, das wirtschaftliche Elend der Armen ist eine Folge der kulturellen und sozialen Situation. Man wird die Armut in der dritten Welt niemals beseitigen, wenn man sie zuvörderst als ökonomisches Problem betrachtet und behandelt. Von den rund 800 Millionen Armen, die heute laut Statistik die Welt bevölkern, leben über 300 Millionen in Indien. Mit anderen armen Staaten hat Indien zweierlei gemein. Das tropische und subtropische Klima, die auszehrende Hitze und die Feuchtigkeit und die Kürze der eigenstaatlichen Geschichte. Was Armsein bedeutet und was Armut verursacht, können wir in Indien in solcher Konzentration studieren wie nirgendwo sonst. Auch die Unsinnigkeit, Armut in den Kategorien klassischer Nationalökonomie zu messen und zu Leibe rücken zu wollen, wie Beschäftigung, Investieren, Sparen, Marktmechanismus. Nicht Arbeitslosigkeit, sondern Unterbeschäftigung ist das Problem. Sowie Leistungsfähigkeit und ihre Aushöhlung. Der Arme lebt buchstäblich von der Hand in den Mund. Er besitzt nichts. Er kann nichts sparen. Und sofern er im Dorf wohnt, wie die meisten, existiert er außerhalb der Geld- und Marktwirtschaft, der er allenfalls an der Peripherie begegnet. Eine Untersuchung der Weltbank zeigt erstaunlicherweise dasselbe Muster der Einkommensverteilung in reichen und armen Ländern. Auf die unteren 60% der Haushalte entfallen in der Bundesrepublik und Amerika, genauso wie in Indien, rund 31%. Doch ist in Indien der Abstand zwischen oben und unten krasser, wobei zu oben auch die wachsende Mittelklasse gehört. Ein Abstand, der noch in Status und Bildung enorm akzentuiert wird. Am Anfang gab es die Bevölkerungsexplosion. Bis 1800 war die Bevölkerung des Subkontinentes statisch, lag bei etwa 100 Millionen, einschließlich Burmas, seit vielen Jahrhunderten. Heute leben auf derselben Fläche rund 1 Milliarde Menschen. Der Boden wird knapp und das Vieh ist des Menschen Futterrivale geworden. Armut ist nicht einfach ein Mangel an Mitteln, eine Angelegenheit des bloßen materiellen Defizites. Armut ist vielmehr eine reduzierte Daseinsweise, eine Subkultur, in ihren Formen vortechnisch. Mutter Teresa sagt immer wieder, Geld spiele in vielen Fällen keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Armut sei auch Hunger nach Liebe, Nacktheit auch der Verlust der Menschenwürde. Obdachlosigkeit heiße auch, dass man nicht erwünscht sei. Betrachten wir eine x-beliebige Straßenszene, einen Abfallplatz. Ein Mädchen in Fetzen, etwa 18, ein schmales, niedliches Gesicht, Arme und Beine dünn wie Stangen, kramt in den Gemüseabfällen. Jetzt kommt ein Stier, eines jener mageren, meist herrenlosen Rinder, die Indiens Städte bevölkern. Er schiebt die Kleine zur Seite und fängt zu fressen an. Sie zieht sich ergeben zurück, lehnt sich an einen Baum, wartet geduldig. Keine Spur des Ärgers oder Protestes auf ihrem Gesicht. Endlich hat der Stier genug, trottet von dannen. Das Mädchen hockt sich wieder in die Abfälle und sucht in dem, was er übrig gelassen hat. Ein Slum, frühmorgens, es dämmert. Hütten aus zusammengenagelten Brettern, Sackleinen, Blechstücke als Dach. In der Nacht hat es gegossen. Die Schlammpfade zwischen den Hütten stehen unter Wasser. auch die meisten der Hütten. Die ersten Gestalten kriechen heraus, fröstelnd, es ist November, in zerlöcherte, schmutzige Decken gehüllt. Kühe und Hunde wühlen in Müll. Auf einem Bauplatz hocken einige Figuren und verrichten ihre Notdurft. Eine Frau holt vom nächsten Brunnen Wasser. Ihre Familie, 5 Kinder, der Mann, waschen sich mit demselben Eimer Wasser. Auf einem kleinen Petroleumkocher wird Tee gekocht. Eines der Kinder bringt ein Paket in Zeitungspapier. Die Frau wickelt aus und gibt jedem sein Frühstück. Ein Handteller großes Chapati, ein Fladenbrot. Arm sein heißt nie im Leben satt sein, keine regelmäßige Mahlzeit kennen. Arm sein heißt oft krank sein. Arm sein heißt körperliche Schwäche. Arm sein heißt, nur wenige der Kinder überleben das 5. Lebensjahr. Arm sein heißt nicht lesen und schreiben können. Arm sein heißt in Wohnlöchern vegetieren oder dunklen, dumpfen Lehmhütten oder schlimmstenfalls auf der Straße. Arm sein heißt Angst haben. Angst vor Krankheit, vor Hunger, vor Dieben, vor der Polizei, vor der Natur. Regen, Stürme, Überschwemmungen können die Behausung in wenigen Minuten zerstören. Ungeziefer und Nagetiere fressen die schmalen Vorräte auf, die man braucht, um den Winter durchzustehen. Keine Behörde, keine Sozialversicherung steht in der Not bei. Hilflos ist der Arme den Naturkatastrophen ausgeliefert. Arm sein heißt Angst vor der Zukunft haben. Arm sein heißt, dass man Tag um Tag ums nackte Überleben kämpfen muss. Nahrung beschafft, Brennholz im nächsten Wald sucht, Wasser vom Brunnen schleppt, alle Arbeiten mit der Hand verrichtet. Der Arme bewegt sich zu Fuß, er transportiert zu Fuß, das Rad ist unerreichbarer Luxus. In einem Teufelskreis wird der Arme festgehalten. Unterernährung, Krankheit, körperliche Schwäche, Apathie, geringe Leistungsfähigkeit, geringer Verdienst, keine Mittel, sich satt zu essen. Und so dreht und dreht er sich im Teufelskreis. Der Arme borgt sich Geld, damit in der Dürre die Familie nicht verhungert oder damit die Tochter heiraten kann. Sein Leben lang wird er an der Schuld tragen und vom Geldleier abhängen. Die Gangesebene weist die größte Massierung von Armut auf Erden auf. Hier leben, Bangladesch eingeschlossen, mehr als 200 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze. Überall sehen wir die Masse der Armen. Sie schlafen, sie waschen sich, sie arbeiten, sie kochen, sie essen, sie gebären, sie säugen die Babys, sie siechen, sie sterben. Wir sehen es, weil sich das Leben wesentlich im Freien abspielt. Eine große, eine riesenhafte, scheinbar endlose Bühne des Elends. Armut als dürre Aufzählung von Fakten, Daten, Zahlen interessiert mich nicht, denn sie vermittelt nichts, sagt der radikale bengalische Filmregisseur Mrinal Sen. Mich interessiert, was sie aus den Menschen macht, wie sie ihnen die Würde raubt, den letzten Rest von Stolz, wie der Mensch als Armer jeden Anstand verliert. Mrinal Sen erzählt von einer Frau, die er in einem Dorf nahe dem Ganges traf, das unter langer Dürre litt. Sie sah aus, als habe man ihr nur die Haut über die Knochen gezogen. Die Frau sagte: Ach, was ist Hunger? Daran gewöhnt man sich. Das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wie der Hunger meinen Mann verändert hat. Er denkt nur noch an sich, wie er satt werden kann, nicht an uns. Wir sind seine Rivalen um die Nahrung. In dem Film Neem Annapurna, Bitterer Bissen, erzählt der junge Regisseur Buddhadeb Dasgupta eine wahre Begebenheit. Ein Ehepaar mit 2 halbwüchsigen Töchtern ist vom Dorf nach Kalkutta gezogen, weil der Mann hofft, hier Arbeit zu finden. Sie leben in 2 höhlenartigen Verließen eines verfallenen Hauses. Nebenan schläft nachts ein alter, kranker Bettler. Die Familie borgt und bettelt sich jeden Tag ein bisschen Reis oder Weizen zusammen. Die Kinder sammeln Abfälle an der Eisenbahn. Eines Tages stiehlt die Frau den vollgestopften Sack des Bettlers, in dem sie Reis vermutet. In dem Moment kommt er zurück. Ein kurzes Handgemenge, er stürzt, ist tot. Abends verschlingen Mann und Kinder heißhungrig die Schüssel Reis, die überquillt. Zum ersten Mal seit Monaten können sie sich satt essen. Sie stopfen sich die Münder voll, sie fressen wie die Tiere. Keiner fragt, woher der Reis kommt. Die Frau bringt keinen Bissen herunter. Sie steht auf und erbricht. Man könnte dieses Bild der sich erbrechenden Frau als Metapher der Armut schlechthin benutzen. Eine alte Frau in Uttar Pradesh, dem Herzen Indiens, sagt, indem sie auf einen vollgepackten, dürren Esel deutet, dessen Haut von Schweren überzogen ist, so wie die ihre? Die Esel haben es besser als wir. Die müssen nicht so lange leben. Das World Food Council definiert Hunger mit diesen Worten. Eine Art Halbexistenz, die Folgendes mit sich bringt. Eine verminderte Fähigkeit zu arbeiten und Infektionen zu widerstehen. Oder andere Anforderungen der Umgebung zu bewältigen. Gesunde Kinder aufzuziehen und auszubilden. Oder überhaupt die normalen Freuden des Lebens zu genießen. Eine gemeinsame Studie des Indian Council of Medical Research und des Indian Council of Social Research hat vor ein paar Jahren festgestellt, Unterernährung ist die direkte oder indirekte Ursache der Hälfte der Todesfälle von Kindern unter 5 Jahren. Besonders unter Frauen und Kindern ist Unterernährung verbreitet, weil zuerst der Brotverdiener, der Familienvater, versorgt wird. Jedes Jahr erblinden in Indien etwa 25.000 Kinder infolge Unterernährung. 15 Millionen Kinder leiden an Gehörschäden. Von der armen Hälfte der indischen Bevölkerung sind 52% mäßig und 23% schwer unterernährt. Zum Schluss stellt die Studie fest, Unterernährung in Indien ist kein Problem der Ressourcen oder der Technologie. Es ist vielmehr ein humanes, soziales, politisches und moralisches Problem. Die übliche Erklärung der Armut in Indien lautet Bevölkerungsexplosion. Seit Kriegsende hat sich die Bevölkerung verdoppelt. Die bemerkenswerte Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge konnte damit nicht Schritt halten. 3/4 der Bevölkerung lebt auf dem Dorf. Der genutzte Boden vermochte die Menschen nicht ausreichend zu ernähren. Man kann diese Erklärung, die Erklärung der städtischen Elite, auch anders formulieren. Es lässt sich nichts machen. Außer, das Bevölkerungswachstum wird radikal begrenzt. Indira Gandhis tödlich verunglückter Sohn Sanjay hat darum vor 6 Jahren die Zwangssterilisierung ausprobiert. Hunger und Armut sind kein neues Phänomen in Indien. Vor 120 Jahren sagte ein britischer Administrator, Oberst Ian Smith, die indische Regierung beeindruckt sich und fremde Gäste mit der Behauptung, Indien habe seine Getreideerträge so gesteigert, dass es sich selbst versorgt. Vor 3 Jahren waren die Vorräte auf 20 Millionen Tonnen angewachsen. Aber was für eine Selbstversorgung ist das, bei der die Hälfte des Volkes unterernährt ist? Niemand wird bestreiten, dass die Industrieländer bei ihrer Entwicklung niemals mit vergleichbaren Problemen konfrontiert waren wie Indien. In den Industrieländern ging die Industrialisierung der raschen Bevölkerungsvermehrung voraus, sodass die Städte allmählich imstande waren, die Dorfbewohner als Fabrikarbeiter zu absorbieren. In Indien und anderen Ländern der Dritten Welt wurde der Prozess auf unheilvolle Weise umgekehrt. Die Industrialisierung folgt auf die Bevölkerungsexplosion. Und die auseinanderplatzenden Städte sind außerstande, die Dorfbevölkerung produktiv zu integrieren. So ist die Urbanisierung nur vorgetäuscht. Die Migranten vom Land, großteils in Elendsquartieren, Slums oder gar auf der Straße wohnend, behalten ihre dörflichen Lebensgewohnheiten und Sozialmuster bei. Der Anteil des echt städtischen Proletariats unter den Armen ist noch recht gering. Die Armut in Indien ist ländlich. Sie lebt im Dorf oder stammt aus dem Dorf. Welches nun sind die Faktoren, die einem Dorfbewohner ermöglichen, sein Leben zu verbessern? Es sind Kapital, Boden, Wasser, Energie, Wissen, Technologie, staatliche Unterstützung und städtische Institutionen wie Banken und Versicherung. Der Arme hat zu diesen Faktoren keinen Zugang. Anders ausgedrückt, hätte er Zugang, gäbe es keine Armut. Der Arme besitzt keine Felder oder so winzige, dass sie die Familie nicht ernähren können. 60% der Bauern sind ohne Land. Sie sind Landarbeiter, Pächter oder Zwergbauern. Unberührbare und Angehörige von Stämmen zählen zu diesen Gruppen. Die einen durften nie Land besitzen, die anderen haben es verloren. Unter den Zwergbauern finden wir auch Angehörige der mittleren und hohen Kasten, sogar Brahmanen. Ihre Zahl nimmt zu. Besitze ich Felder, so muss ich bewässern, sonst verdorren die Pflanzen in der Hitze oder wachsen nicht im Winter. Wasser macht den Unterschied zwischen Fülle und Not unendlich extremer als in Ländern mit gemäßigtem Klima. Mit regelmäßiger Bewässerung ernte ich 3-mal im Jahr, ohne nur 1-mal. Mit Glück ein mageres 2. Mal. Wer durch die indischen Felder geht, sieht sofort, welche den reichen Bauern gehören, welche den armen. Auf des reichen Feld steht das Getreide dicht, die Ähren sind fett. Auf des armen steht das Schütter, die Ähren sind spärlich und mager. Von den Kanälen zapfen zuerst die großen Bauern ab, die zugleich die mächtigsten sind. Dann die mittleren. Nur was sie übrig lassen, kriegt der Kleine. Wird er aufmüpfig, kriegt er Prügel. In den Dörfern herrscht nach wie vor das Recht des Starken. Wer seine Felder aus Pumpen oder Tiefbrunnen bewässert, braucht Geld, um die Pumpe zu kaufen oder zu mieten, um Dieselöl zu bezahlen oder den Stromanschluss und Strombezug. In jedem Fall braucht er noch etwas, dessen Bedeutung nicht hoch genug anzusetzen ist. Gute Beziehungen. Beziehungen und Kapital, persönliche Macht und Wissen sind das Quartett des Erfolges und des individuellen Hochkommens. Im Dorf genauso wie in der Stadt. Die operative Macht des Staates ist groß. Nicht so sehr, weil er die Schlüsselindustrien besitzt, sondern vor allem, weil er in weite Bereiche der Wirtschaft, des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens regulierend eingreift. Herren dieser Staatsmacht sind die Politiker und Bürokraten. Darum ist es auch für den Bauern wichtig, gute Beziehungen zu den Herren der Staatsmacht zu pflegen, ungleich wichtiger als in den westlichen Demokratien. In allem hat der Staat seine Hände. Im Bau von Kanälen und ihrer Nutzung, im Bau und der Reparatur der Stromleitungen und in der Vergabe der elektrischen Anschlüsse, im Ankauf von Getreide, in der Belieferung mit Kunstdünger und Dieselöl, in der Zuweisung subventionierter Güter, in der Vergabe von Agrarkrediten, in der Fachausbildung, Erziehung und Fachberatung, in der allgemeinen Information, in der Forschung und Entwicklung neuer Technologien, in der Geburtenverhütung, in der Nothilfe. Die Reihe nimmt kein Ende. In einem Dorf in Bihar sagt uns ein junger Bauer, mit der Hand über den Bewässerungskanal in Richtung Stadt deutend: Unsere Götter wohnen da drüben, nicht oben im Himmel. Wenn wir Saaten brauchen, Kunstdünger, Wasser für unsere Felder, dann opfern wir ihnen, damit wir eine gute Ernte kriegen. Das moderne Opfer hat die Form des Geldes. Der Arme kann es sich nicht leisten. Man hat versucht, die sogenannte soziale Wasserverteilung einzuführen. Das heißt, die Gemeinde sorgt selber für gerechte Verteilung in ihrem Einzugsgebiet. Das Ergebnis: die großen und mittleren Bauern beanspruchten alles für sich. So ging man zur technischen Verteilung über, mit technischen Einrichtungen, die von staatlichen Ingenieuren und Beamten kontrolliert werden. Gewissermaßen den Herren des Wassers. Ein Dorfvorsitzender stöhnt: Ohne Schmiergeld läuft bei denen gar nichts. Und weil der Arme nicht schmieren kann, geht er leer aus. Aus ähnlichen Gründen sind die ländlichen Genossenschaften gescheitert. Binnen kurzem waren sie fest in der Hand der großen und mittleren Bauern, oft in Verschwörung mit den Vertretern des Staates. Die Vertreter des Staates, vom uniformierten Bürodiener, dem Peon, bis zum hohen Beamten und leitenden Ingenieur, Wasser, Elektrizität, Bauwesen, sind die Agenten der Entwicklung. Ungleich mehr hängt von ihnen in Indien ab, als in den marktwirtschaftlichen Industrieländern. Das tief verwurzelte hierarchische Denken des Inders prägt den Umgang mit dem Vertreter des Staates. Der reiche Bauer wird sofort zum Beamten geführt. Er darf sich setzen, eine Tasse Tee wird ihm angeboten. Der Arme muss dem Peon einen Backschisch geben, sonst wird er nicht angemeldet. Er muss Stunden, eventuell Tage warten, oft vergeblich. Empfängt ihn der Beamte, schnauzt er die lächerliche Gestalt an, die vor ihm steht, von Furcht und Ehrfurcht gekrümmt, kaum fähig, den Mund aufzumachen. Des Armen Unterwürfigkeit ist das verkehrte Spiegelbild des unerträglichen Hochmuts des Beamten. Wird das Dorf am Entscheidungsprozess beteiligt, beim Graben eines Bewässerungskanals, dem Legen einer Stromleitung, dem Bau einer Straße, dann sind es allemal die Männer von Besitz und Ansehen, auf deren Meinung man hört. Der Landarbeiter, Kleinpächter, Zwergbauer bleibt vor der Tür. Er ist Analphabet, er weiß nichts. Er kann weder seine Meinung artikulieren noch kraftvoll argumentieren. Die Verteilung der Macht ist scharf, deutlich, brutal. Ohne sozialen Status ist der Mensch im Umgang mit den Vertretern des Staates ein Nichts. Der große und mittlere Bauer hat Erfahrung mit der Bürokratie. Vielleicht besitzt er auch Einfluss. Er ist informiert, er kann lesen und schreiben. Aber der Arme muss zuallererst einen Schreiber bezahlen, der ihm Formulare und Anträge vom Kredit bis zum Bezug von Dieselöl ausfüllt. Der Reiche weiß, wo man das System melken kann. Der Arme hat keine Ahnung. Wenn der arme Bauer von der traditionellen Subsistenzlandwirtschaft, die einzig der Selbstversorgung dient, zur modernen Produktion für den Markt übergehen will, braucht er die Hilfe verschiedener Regierungsprogramme, Organisationen und Institutionen aller Dienste. Sie liegen außerhalb der engen Welt, die ihr bisher kennt. Indiens landwirtschaftliche Politik wird seit 35 Jahren von verwalteten Programmen bestimmt. Alle Untersuchungen zeigen, dass sie in erster Linie den großen und mittleren Bauern zugute gekommen sind. Dem armen Bauern sind die Kommunikationswege zum Staat verschlossen oder unbekannt. Landreform und gesetzlich festgelegte Mindestlöhne für Landarbeiter sollten eine gerechtere und ausgeglichenere Dorfgesellschaft schaffen. Gunnar Myrdal schrieb in seinem 1970 erschienenen Buch Die Herausforderung der Weltarmut: Ein indischer Landtag vermag seine Großzügigkeit gegenüber den landlosen und armen Bauern zu zeigen, indem er Gesetze über Mindestlöhne verabschiedet oder über die Zinsen des Geldverleihers oder den Ernteanteil des Pächters, ohne zu riskieren, dass diesen Gesetzen Geltung verschafft wird. Daran hat sich nichts geändert. Die reichen Bauern kümmern sich nicht um die Gesetze oder umgehen sie. Von niemandem werden sie daran gehindert. Die Armen ermangeln der Organisationen. Allein um für ihr Recht zu kämpfen, riskieren sie jedoch ihr Leben. Überhaupt fehlt den Armen jede starke Basis zum Verhandeln. Vor allem um Löhne, die gern in Naturalien, und zwar dem billigsten, schlechtesten Getreide, statt in bar ausgezahlt werden. Zuweilen auch gar nicht. Die Landarbeiter haben keine Gewerkschaft, keine Organisation, keine Partei, außer hier und dort auf lokaler Ebene. Sie sind Masse. Man findet jederzeit Ersatz für sie. Stets lässt sich der arme Tagelöhner gegen einen anderen ausspielen. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Abhängigkeit bestimmen die Situation der Armen. Jene Stärke, die Solidarität vermittelt, ist ihnen völlig fremd. Misstrauen und Furcht charakterisieren auch ihre Beziehungen untereinander. Der Arme, dem es gelingt, sich hinaufzuarbeiten, wird wohl für seine Familie und seine besten Freunde sorgen, sonst aber bemüht sein, alle Spuren seiner Herkunft zu verwischen und womöglich zu vergessen. Man will sich anpassen, den Werten, den Normen, den Verhaltensmustern jener, die oben sind. Am deutlichsten zeigt sich die Ohnmacht, wenn der Arme mit der Polizei zu tun hat oder gar ins Gefängnis geworfen wird. Werfen ist hier der passende Ausdruck. Niemand nimmt sich seiner an. Fortlaufend werden seine Rechte mit Füßen getreten, aber er weiß es nicht. Kein Mensch klärt ihn auf. Als erstes schlägt ihn die Polizei zusammen. Für alle Fälle. Indiens Polizei ist in den letzten Jahrzehnten immer brutaler, disziplinloser, korrupter geworden. Nach oben dienen, nach unten treten. Will der Häftling ein Gesuch stellen, muss er, der Analphabet, wen finden, der es ihm schreibt. Überprüfen kann er die Richtigkeit nicht. 2/3 der Gefängnisinsassen sind Untersuchungsgefangene. Viele sitzen länger, als die Strafe beträgt, die ihnen droht. Die Gefängnisse sind schauerlich, wahre Schlangengruben. Hier herrscht das nackte Dschungelrecht. Gelegentlich berichten die Zeitungen von einem Untersuchungshäftling, der als alter, gebrochener Mann nach Jahrzehnten das Gefängnis verlässt. Man hat ihn einfach vergessen. Der Westen und Russland haben den Entwicklungsländern ihre Systeme empfohlen, mit katastrophalen Folgen, sagt John Kenneth Galbraith. Jene Länder, die dem Sozialismus folgten, und das tat in begrenzter Weise auch Nehrus Indien, erfordern eine große, kompetente Verwaltung von hoher Integrität. Aber solche Administrationen sind, so stellt Galbraith fest, Mangelware in den Entwicklungsländern. Das gilt auch für Indien, das heißt für die Millionen Vertreter des Staates unterhalb der hochqualifizierten Elitebürokratie von ein paar tausend Köpfen. Galbraith berührt ein anderes wesentliches Element der Kultur der Armut. Dort, wo sie lange existiert, gewöhnen sich die Leute an sie und sie hören auf, gegen das aufdringlich Normale für das scheinbar Unmögliche zu kämpfen. Es ist dieses Sich-Fügen, dieses Sich-Akkommodieren, diese Anpassung, gegen die man angehen muss. Das Mittel ist die Allgemeinbildung, die allgemeine Erziehung, nicht die technische Facherziehung. Ganz anders sieht Premierministerin Indira Gandhi die Dinge. Sie sagt: Erziehung ist keines unserer wesentlichen Probleme. Das sind vielmehr ausreichende Ernährung und Bevölkerungswachstum. Ihre Meinung ist typisch für die westlich gebildete und im Lebensstil westlich ausgerichtete städtische Oberschicht, der sie angehört. Diese herrschende Elite kann nicht oder will nicht einsehen, dass Allgemeinbildung eine Voraussetzung ist, damit die Armen ihre Hilflosigkeit, ihre Abhängigkeit, ihr auf andere Angewiesensein verlieren. Indira Gandhi sagt auch: Korruption ist ein globales Phänomen. Damit versucht sie, die gewaltige Dimension der Korruption herunterzuspielen. Gewiss, Korruption finden wir auch im Westen in Fülle. Aber in einem Land wie Indien sind es die Armen, die am schlimmsten von der Korruption getroffen werden. Sie können nicht bestechen, weil sie keine Mittel haben. Außer ihre Frauen, die sie in der Tat manches Mal verkaufen. Die Früchte der Korruption pflücken die anderen. Alles bleibt den Armen unerreichbar. Alles erhält man einzig mit Hilfe der Korruption, nämlich die wesentlichen Faktoren zur Besserstellung im Leben. Von der Baugenehmigung bis zur Erziehung. Die Armut ist in Indien auf einer religiösen Haltung, einer Kultur, einer Wertordnung gewachsen, in der Ungleichheit das Fundament bildet. Der französische Soziologe Louis Dumont hat den Begriff des indischen Homo Hierarchicus dem abendländischen Homo Equalis gegenübergestellt. Ungleichheit und Hierarchie sind in Indien religiös sanktioniert. Karma, das in früheren Leben verdiente und verschuldete Schicksal, weist jedem seinen Platz in der Kastenordnung zu. Die junge Frau an der Baustelle, die von morgens bis abends Steine schleppt, eine Mark pro Tag verdient und jederzeit entlassen werden kann, kommt nicht auf den Gedanken, sich gegen ihr Karma aufzulehnen. Wenn sie genug Milch in der Brust hat, um ihr jüngstes Kind zu nähren, und genug zum Essen für ihre anderen Kinder, ist sie zufrieden, singt am Abend am Feuer und tanzt vielleicht. Ohne Neid zu empfinden, ohne es ungerecht zu finden, blickt sie auf die reiche junge Frau, die schmuckbehangen in seidenem Sari ins Auto steigt. Die indischen Sprachen kennen kein Wort, das synonym mit Armut ist. Nur hier und dort, in inselhafter Vereinzelung, gelingt es politischen Agitatoren, unter Armen das Gefühl zu wecken, die Gesellschaft sei ungerecht mit ihnen. Wenn Gedanken an Empörung und Auflehnung den Armen fremd sind, so fühlen sie doch in verschiedenem Grad ihren Mangel an Menschenwürde. In einer Studie von Soziologen heißt es 1974, der zentrale Schadensfaktor im Dasein der niederen Kasten ist der Angriff auf das Selbstvertrauen und auf die Achtung der eigenen Person durch die anderen. Es gibt eine alte Legende, wonach der Adlige aus Erde gemacht wurde, der Arme aus Kot. Claude Lévi-Strauss schrieb über Indien, leben in einer Gesellschaft zu viele Menschen, so kann sie trotz des Genies ihrer Denker nur weiter bestehen, wenn sie Knechtschaft ausschwitzt. Wenn sich die Menschen in ihrem geografischen, geistigen, sozialen Raum beengt fühlen, droht die Gefahr, dass eine einfache Lösung sie besticht, einem Teil der Gattung die Eigenschaft des Menschseins zu verweigern. Wären Indiens Politiker aufrichtiger als sie sind, dann würden sie, statt der Sorge um die Armen bloßen Lippendienst zu erweisen, die Ursachen und Wurzeln der Armut beim Namen nennen. Die sozialen und kulturellen Strukturen, ihre Normen, ihre Institutionen, die hierarchische Tradition und die daraus wachsenden sozialen Verhaltensweisen. Sie würden nach Mitteln suchen, um diese Strukturen und Werte aufzubrechen. Aber der herrschenden Elite Indiens ist es am liebsten, wenn darüber so wenig wie möglich gesprochen wird. Denn sie weiß, dass ihre Privilegien auf dem tradierten System gründen. Stattdessen zieht es die Elite vor, eine Bedrohung an die Wand zu malen, die nicht existiert und die sie nicht wirklich fürchtet. Für Optimismus besteht kein Anlass. Die Armut wird in Indien weiter wachsen. In der Bibliothek des dritten Programms hörten Sie einen Essay von Thomas Ross, Indiens Armut oder die Verweigerung des Menschseins. Die Sprecher waren Susanne Eggers, Hans Daniel und Henry Kielmann.